Idee. Eine Sichtweise. Yoga stammt, aus europäischer Position gesehen, aus einem anderen Kulturkreis. Er stellt keinen Abklatsch einer europäischen Denkweise dar. Vielmehr ist er eigenständig aufgetreten und hat eine eigene Entwicklung genommen. Moderne Varianten des Yoga haben oftmals den Zweck der Identifikation mit indischen Werten. Eine Erforderlichkeit zur Stiftung solcher Werte ist geschichtlich zu begründen. Sie resultiert daraus, dass der indische Subkontinent für lange Zeit von Europäern dominiert gewesen ist. Da haben die Besatzer der indischen Bevölkerung auch ihren Stempel aufgedrückt.